Erster schickt ein Lamm zum Herrscher. Es geht durch die Wüste zum Berg Zion. Zweiter, die Menschen von Moab sind wie Vögel am Fluss Arno. Dritter, gebt uns Rat. Versteckt die Flüchtlinge und verratet sie nicht. Vierter, lasst die Flüchtlinge bei euch wohnen. Seid ein Schutz vor der Zerstörung. Fünfter, ein König wird kommen. Er regiert fair in der Familie von David. Sechster, wir wissen von Moabs Stolz. Sie sind stolz und sagen Lügen. Siebter, deshalb weint ganz Moab. Sie sind traurig wegen ihrer Stadt Kirhares. Achter, die Felder von Hesbon sind trocken. Die Weinstöcke sind kaputt. Neunter, ich weine um die Weinstöcke. Die Freude über die Ernte endet. Zehnter, es gibt keine Freude mehr. Niemand macht mehr Wein in den Gärten. Elfter, mein Herz zittert für Moab. Ich bin traurig für die Stadt. Zwölfter, Moab betet an seinen heiligen Orten. Aber das Gebet hilft nicht. 13. Das ist das Wort, das Gott früher über Moab sagte. 14. In 3 Jahren verliert Moab seine Macht. Nur wenige Menschen bleiben.